Radio Schottland. Nachrichten. Nachrichten. Rostfriesland. Die Detektei Räuber, Räuber und Partner verzeichnet dieses Jahr ein gewaltiges Umsatzplus. Wie aus für gewöhnlich gut untergebrachten Kreisen zu erfahren war, erbeutete sie zuletzt 30 Kilo mehr Gold, Silberbesteck und Edelsteine als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund, so Herr Räuber vom Vorstand, sei das neuartige Geschäftsmodell, das darauf abziele, zu überprüfen, ob die Katze nächtens nicht etwa heimlich Mickey-Maus-Hefte lese oder womöglich sogar fernsehe. Luxor. Erstmals gelang Archäologen der Nachweis, dass bereits die alten Ägypter über moderne Detektivtechnologie verfügten. So wurden im Grab des Hofbeamten Sherlock L. Holmoses Abbildungen von antiken Fotoapparaten gefunden, mit denen er Freundinnen des Pharaos beim Seitensprung festhielt. Auch über 3000 Jahre alte Tonbänder mit abgehörten Telefonaten wurden gefunden, die uns einen lebhaften Eindruck vom Alltagsleben des alten Ägypten bieten. Großstiebitz. Nachdem gestern Nacht die beliebte Rockgruppe Peking Motel ein erfolgreiches Gastspiel vor weit über 30 Teenagern in der Mehrzweckhalle von Großstiebitz absolviert hatte, war der Schreck bei Rückkehr in die Garderobe groß. Das Management, die obskure Musikagentur Partner, Partner und Räuber, hatte sich mit der Abendkasse allen Perücken und Schminkköfferchen der Gruppe aus dem Staub gemacht. Dazu die Bandmitglieder Ben, Ken, Dan und Dicky. Ohne Make-up werden wir nicht in Königswursterhausen auftreten können. Und hier eine Meldung vom Verkehr. Gewarnt wird vor einem Fabelwesen, das sich auf dem öffentlichen Herrenklo in der Ritterstraße eingenistet hat. Augenzeugen zufolge soll es sich dabei um einen großen, bösen Po-Beißer handeln. Bitte benutzt einfach vorübergehend die Damentoilette. Sobald die Gefahr vorüber ist, werden wir euch informieren.